Auguste Opitz. Auguste Opitz gehört zum Stuttgarter Bekanntenkreis Leutzes. Sie ist die Schwägerin des Stuttgarter Verlegers Friedrich Wilhelm von Hackländer, mit dem Leutze einen engen privaten und geschäftlichen Kontakt hielt. Hackländer publizierte in seiner Zeitschrift über Land und Meer zahlreiche Drucke von Leutzes Bildern und machte sie so bekannt. Das Gemälde stammt von 1859, eine spätere Bleistiftzeichnung. Die Fahrt ins Ahrtal von 1863 zeigt eine gemeinsame Kutschausfahrt Leutzes mit Hackländer, Auguste Opitz und zwei weiteren Damen.